Nach einer Meldung der südkoreanischen Online-Zeitung Pyeongil News gründeten am 7. Oktober verschiedene Organisationen in Seoul die Seouler Kampfdirektion für Generalwiderstand des Volkes. Auf einer Pressekonferenz auf dem Seouler Platz wurde eine Gründungserklärung verlesen, in der dazu appelliert wurde, gegen das diktatorische und tyrannische Regime zu kämpfen. Die südkoreanische Online-Zeitung Minjungi Sori entlarvte am 5. Oktober in einem Artikel, dass der geschäftsführende Sekretär des Blauen Hauses, Ri Jae-man, gemeinsam mit dem Nachrichtendienst ein Haus besorgt, in dem die Machthaberin Park Geun-hye nach der Amtsniederlegung wohnen wird.